Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minsogilbo gab es am 29. April unter Veranstaltung der südkoreanischen Organisation Korea Solidarität für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie vor der USA-Botschaft in Seoul einen Vortrag, in dem die südkoreanische Präsidentin kritisiert wurde, die die Nord-Süd-Konfrontation und die Spannung heraufbeschwört.